liebe Hörer, vielleicht wirklich einfach nochmal kurz sacken lassen und sich fragen, inwieweit die AfD-Politik tatsächlich auf die Menschen, die Bürger ausgerichtet ist oder nicht vielleicht doch eher in Richtung Autolobby, Versicherungslobby, Wohnungsbaulobby, Pharmalobby, also so ziemlich sämtliche Lobbys, die man sich nur vorstellen kann, werden mit Küssen bedeckt, was das AfD-Programm angeht. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist wirklich, das muss man sich auch wirklich bewusst machen. Ja. Dass das Ganze wirklich so rein gar nichts mit dem Wohlergehen der Bürger zu tun hat, sondern dass es immer, aber wirklich immer, abgesehen von der ersten Seite, wo ein paar Bonbons gestreut werden, immer darum geht, die Lobby zu stärken und die Lobby noch dominanter werden zu lassen. Also das einfach mal als Statement.